Yeah, kriegst du Aggro. Ich schau mir deine Scheiße bei Facebook jetzt schon lange genug an. Und jetzt ist Schluss. 16 Bars, Kano, Placebo-Effekt, let's go. Es ist an der Zeit, diesen Bastard zu battlen. Du machst Lucky Punks, ich verteil dir paar Schellen. Chris, du bitte schau dir deine Videos an. Du bist Vater von drei Kindern, ehrenloser Mann. Du gehörst in einen Käfig wie Affen im Zoo oder direkt in die Manege. Waffen und Co. nennst deine Lieder Sexy Lady oder Lilo und Stitch und deine eigene Freundin eine dreckige Bitch. Alter, schämst du dich nicht, du ehrenlose Snitch. Vergrab dich, du Dreckshotze. Wie du bist, du Ampelmann, verkaufst dein Stolz für Klicks. Laberst was von Karriere, Geld und Schicksal. Alter, ich fick dich, du Spaß, mit einem kurzen 16er und freue mich auf Antworten wie Astrophysiker. Hä? Du bist und bleibst so ein gestörter Psychopath. Komm, ich kauf dir eine Zwangsjagd und schaufel dir dein Grab. Yeah, Christo Aggro, das waren deine 16 Bars. Ich hoffe echt auf eine Antwort, das würde mir sehr gefallen. Yeah, und an alle Rapper in Trier und Umgebung, Bitburg, wirklich, battet diesen Bastard doch endlich weg. Das ist jetzt Schluss mit ihm. Oh, yeah, peace out, Kano, yeah, Placebo-Effekt, ihr wisst Bescheid.